NDR Info. Und jetzt das Hörspiel mit Johanna Kapteins Isabelle, eine mysteriöse Geschichte über eine verschwundene Frau. Johanna Kaptein, 1974 in Hamburg geboren, studierte szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin und veröffentlichte Dramatik, Hörspiel und Prosa. Ihr Werk wurde mit diversen Stipendien und Preisen ausgezeichnet. Isabelle, Hörspiel von Johanna Kaptein. Der Mann, ich habe eine Bitte. Ich möchte nicht, dass Sie mir die Zeit abstellen, dass Sie sagen, irgendwann mitten im Redefluss, so, jetzt ist es vorbei, jetzt muss ich zum nächsten Patienten. Das möchte ich mit aller Entschiedenheit nicht, dass es so ist, dass Sie mir... Ich habe eine Bitte. Ich möchte nicht, dass Sie mir die Zeit abstellen, dass Sie sagen, irgendwann mitten im Redefluss, so, jetzt ist es vorbei, jetzt muss ich zum nächsten Patienten. Das möchte ich mit aller Entschiedenheit nicht, dass es so ist. Sie wissen, das ist unmöglich. Dann werde ich nichts sagen. Die Ärztin, Sie wissen, das ist unmöglich. Der Mann, dann werde ich nichts sagen. Das ist auch unmöglich. Die Ärztin, das ist auch unmöglich. So kann es doch nicht anfangen. So kann es doch nicht anfangen. Es kann auch nicht von Anfang an. Es kann auch nicht von Anfang an. Bitte. Nein! Ich werde mich nicht beruhigen. Der Mann, ich werde mich nicht beruhigen. Sie haben eben gesagt, die Zeit abstellen. Was meinen Sie damit? Finden Sie das ungewöhnlich? Ja, es ist schlicht unmöglich. Ich habe das schon sehr oft erlebt. Deswegen sind Sie hier. Nein, ich glaube nicht, dass ich deswegen hier bin. Ich bin hier, weil Sie mir nicht glauben. Doch, wir glauben. Ich glaube Ihnen, dass Sie das so fühlen. Geschickt formuliert. Der Mann, geschickt formuliert. Dem Patienten seine subjektive Empfindung lassen, nicht wahr? Dem Patienten seine subjektive Empfindung lassen, nicht wahr? Ihm Verständnis suggerieren, Heilung durch Empathie. Nichtsdestotrotz das, was er erzählt, für den allergrößten Schwachsinn halten. Das haben Sie gesagt. Die Ärztin, das haben Sie gesagt. Ich glaube, Sie haben ein Problem mit Macht. Ich glaube, Sie haben ein Problem mit Macht. Sie wollen in Gesprächen die Oberhand behalten. War Ihr Vater ein strenger, cholerischer Typ? Sie haben uns suggeriert, dass Sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Denken Sie daran. Die Ärztin, Sie haben uns suggeriert, dass Sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Denken Sie daran. Sagen Sie uns, wo die Frau ist. Oder möchten Sie lieber wieder der Polizei übergeben werden? Ist so eine Drohung förderlich für unser Verhältnis? Ich drohe Ihnen nicht. Ich nenne die Alternativen. Sie wählen. Wie denn? Wenn Sie sagen, dass ich krank bin, bin ich in meiner Krankheit gefangen und kann da doch nicht raus. Also auch nicht wählen. Erzählen Sie es nur. Erzählen Sie es mir. Die Ärztin, erzählen Sie es nur, erzählen Sie es mir. Nun, kann ich ein Glas Wasser haben, bitte? Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich weiß nicht, wie ich es erzählen kann. Man müsste ein Bild wiedergeben, Farben beschreiben. Das raubt mir den Verstand. Vor allen Dingen Rot. Rot müsste man erzählen können, ihr rotes Haar. Kein natürliches Rot, leuchtendes Rot. Eines, das im Dunkeln vibriert. Vielleicht eine Perücke. Glatt, kinnlang. Pony. Derselbe Schnitt, den Uma Thurman in Pulp Fiction hatte. Sie spielte die Frau von dem Gangsterboss, die Fußmassage bekommen hat. Nur war ihr Haar schwarz. Wie hieß sie noch in dem Film? Sie hieß Isabelle. Isabelle. Ich weiß nicht, ob sie mir ihren Namen gesagt hat oder ob ich angefangen habe, sie so zu nennen und sie nichts dagegen eingewandt hat. Irgendwann ist dieser Name da gewesen und wie ein Echo in meinem Kopf hin und her gegangen, immerzu. Isabelle. Vielleicht sollte ich mit unserer ersten Begegnung beginnen. Vielmehr mit einer... der möglichen ersten Begegnung, hätte sie gesagt. So war das in ihrem Universum. Kann ich dir helfen? Wo willst du denn hin? Ein Bahnhof. Irgendein Bahnhof. Nein, einer in der Mitte der Stadt. Einer Stadt, die eine Mitte hat. Dort steht sie. Auf der Mitte des Bahnsteigs. Und wartet. Wartet. Was mit dem Feuer, damit? Züge halten und fahren weiter. Menschen steigen aus, ein, um. Nur sie. Sie steht dort und steht und starrt an die Wand oder den Zug oder durch den Zug an die Wand. Irgendwann wird es später. Die Züge fahren seltener. Dann gar nicht mehr. Sie steht dort, unsichtbar für andere, steht weiterhin, wenn es morgen wird, die U-Bahn wieder zu fahren beginnt, der Bahnhof sich füllt. So geht das Tage, Wochen oder Monate. Ich weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Sie könnten einwenden, das ist unmöglich, sowas kann gar nicht sein. Sie würde trinken, essen, schlafen müssen. Der Mann, der den Bahnhof reinigt beispielsweise, müsste sie irgendwann bemerken. Die Zugabfertiger. Es ist an und für sich immer das gleiche Spiel. Die U-Bahn-Zug fährt rein in die Haltestelle, Fahrgäste steigen aus, Fahrgäste steigen ein, Bahnsteig leert sich, Zug verlässt die Haltestelle. Ja, das läuft halt eben den ganzen Tag. Aber das ist nicht die Wirklichkeit, in der sie ist, in der Isabel ist. Eine wohlgemerkt, denn es gibt zwei. Was das nun wieder zu bedeuten hat, denken Sie. Aber es ist so. Wenn sie gegen den Zeitverlauf existiert, dann betrifft das auch sie selbst. Die Unmöglichkeit, in dieser Zeit zu sein, heißt für sie Unmöglichkeit zu sein. Und da sie aber ist, da sie trotzdem dennoch möglich ist, kann sie nicht nur einmal sein, muss es Variablen von ihr geben. Wobei sie noch Glück hat, dass es sie nur doppelt gibt und nicht unendlich. Allerdings, was weiß denn ich? Vielleicht habe ich nur von diesen beiden gewusst. Der Isabel, die unter meinem Blick existierte, und der, die existierte, wenn ich sie nicht sah. Vielleicht hatte ich aber in Wirklichkeit mit unendlich vielen Isabels zu tun und habe es nicht gemerkt. Der Mann, ich wünschte, ich könnte Ihnen erzählen, wie es war. Ich wünschte, ich könnte Ihnen erzählen, wie es war. Bitte. Die Ärztin, bitte. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nicht will, dass Sie mittendrin... Entschuldigen Sie mich. Aber... Der Mann, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nicht will, dass Sie mittendrin... Die Ärztin, entschuldigen Sie mich. Der Mann, aber... Tut mir leid. Wollen Sie noch etwas Wasser? Nein, ich will kein Wasser, danke. Ich habe gerade eben genug getrunken. Sie müssen mir jetzt nicht andauernd nachschenken. Es gibt durchaus auch andere Dinge. Schenken Sie mir noch ein Glas Wasser ein. Bitte. Der Mann? Die Ärztin? Der Mann? Sie waren lange fort. Meinen Sie? Ja. Ja. Ich habe auf Sie gewartet. Ich habe lange auf Sie gewartet. Haben Sie auf Sie gewartet? Sie meinen... Ah... Projektion. Aber das trifft nicht zu. Sie haben Unrecht. Ich glaube doch, Sie haben mich hier jetzt konkret warten lassen. Der Mann, ich habe das Gefühl, seit Wochen, seit Monaten hier zu sein. Ich habe das Gefühl, seit Wochen, seit Monaten hier zu sein. Ist etwas geschehen draußen? Wie? Oh, ich meinte das ganz simpel, tagespolitisch. Die Ärztin, wie? Der Mann, oh, ich meinte das ganz simpel, tagespolitisch. Ich befürchte, ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Die Ärztin, ich befürchte, ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Der Mann, na ja, wenn etwas Schlimmes passiert wäre, dann hätten Sie vielleicht davon erfahren, von Ihren Kollegen oder von irgendeiner Schwester. Na ja, wenn etwas Schlimmes passiert wäre, dann hätten Sie vielleicht davon erfahren, von Ihren Kollegen oder von irgendeiner Schwester. Wir sind nicht hier, um über Tagespolitik zu reden. Die Ärztin, wir sind nicht hier, um über Tagespolitik zu reden. Finden Sie das unerheblich? Ist es nicht ein gutes Zeichen, wenn ich Interesse an meiner Umwelt äußere? Zuerst einmal müssen wir diesen Fall aufklären. Sie müssen mir, uns, dabei helfen. Genauer gesagt, Sie sind dazu verpflichtet. Es ist in Ihrem Interesse, Ihre Handlungsweise transparent zu machen. Der Mann, dazu müsste ich mich erst einmal erinnern. Dazu müsste ich mich erst mal erinnern. Davon haben Sie bisher nichts gesagt. Dass Sie sich nicht erinnern. Die Ärztin, davon haben Sie bisher nichts gesagt, dass Sie sich nicht erinnern. Sind Sie verärgert? Spielen Sie keine Spielchen mit mir. Der Mann, sind Sie verärgert? Sie haben festgestellt, dass es Ihnen schwer fällt, davon zu berichten. aber dass Sie unter mangelnder Erinnerung leiden, haben Sie bisher nicht erwähnt. Wo haben Sie sie versteckt? Hatten Sie Komplizen? Geben Sie uns Hinweise. Also schön, versuchen wir es anders. Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten lange auf Sie gewartet. Auf Sie? Nein, sehen Sie mich nicht so an. Sie haben ja recht, es stimmt. Natürlich habe ich lange auf Isabel gewartet. Was blieb mir anderes übrig in dieser seltsamen Zeitschleife, in der sie sich bewegt? Ich mich zwangsläufig auch. Oh. Könnten Sie vielleicht etwas weniger streng gucken? Nicht so lehrerinnenhaft? Sie haben Probleme mit Frauen in Autoritätspositionen. Sind Ihre Analysen immer so simpel? Die Ärztin, Sie haben Probleme mit Frauen in Autoritätspositionen. Der Mann, sind Ihre Analysen immer so simpel? Nein, nein, entschuldigen Sie. Ich wollte Sie nicht provozieren. Sie wirken nur so weit weg. So. Ich habe das Gefühl, ich spreche gegen eine Wand. Oder in einen Hohlraum hinein. Meine Worte werden verschluckt. Was war das? Nur ein Geräusch, nehme ich an. Tja. Wahrscheinlich haben Sie recht. Isabel. Hättest du mich nur einmal zu dir gelassen, anstatt immer außen vor zu bleiben. Ich hab gesagt, Isabel. Du gehst an deiner Isabelhaftigkeit noch einmal so zugrunde, wie ich an meiner Albernheit. Dein Leben ist doch eine Scharade. Und du führst dich selbst an der Nase herum. Und merkst nicht, dass du schon längst hingefallen bist. Interessant, wie lange ein Mensch trotzdem noch laufen kann. Telefonieren, sich verabreden, warten. Ich habe an ungefähr allen Orten dieser Stadt, in Cafés und Bahnhöfen, auf öffentlichen Plätzen, vor Bibliotheken, in Hotellobbys auf Isabel gewartet. Ich weiß nicht, wie viele Stunden, Wochen, Monate ich verloren habe dabei. Es scheint mir so, als hätte ich ein ganzes Leben parallel gelebt. Ich kann es mittlerweile nicht mehr ertragen zu warten. Und doch warte ich wieder. Hier. Auf Sie. Und es ist vorbei. Und es ist nicht vorbei. Und diese Art von Wiederholung raubt mir den Verstand. Ich muss noch einmal gehen. Wie bitte? Ich habe doch überhaupt noch gar nicht angefangen. Sie können mich doch jetzt nicht schon wieder unterbrechen und gehen. Das ist absurd. Tut mir leid. Die Ärztin, ich muss noch einmal gehen. Der Mann, wie bitte? Ich habe doch überhaupt noch gar nicht angefangen. Sie können mich doch jetzt nicht schon wieder unterbrechen und gehen. Das ist absurd. Die Ärztin, tut mir leid. Der Mann, aber... Wenn Sie die Zeit nutzen wollen, dann können Sie sich vielleicht ein paar Notizen machen. Möglicherweise schaffen wir dann mehr. Ich will nicht schreiben, ich kann das nicht. Nehmen Sie die Zettel weg. Würde es Ihnen leichter fallen, die Dinge auf Band zu sprechen? Ich kann Ihnen ein Aufnahmegerät bringen lassen. Probieren wir das doch aus. Ich gehe jetzt. Bis gleich. Gut, dass Sie wieder da sind. Ich habe Sie vermisst. Stellen Sie sich vor, ich habe Sie vermisst. Haben Sie etwas vorbereitet? Haben Sie etwas aufs Band gesprochen? Antworten Sie mir. Das ist wohl das Einzige, was Sie interessiert. Aber was ist mit mir? Wieso fragen Sie nicht nach mir? Ich habe, wann war es, gestern, heute, angefangen, Ihnen meine Gefühle zu offenbaren. Und Sie lassen mich hier vermodern, ohne Beschäftigung, ohne irgendetwas. Unglaublich. Sie könnten mir zuhören, wenn ich Ihnen sage, dass ich Sie vermisst habe. Aber Sie interessieren sich nur für meinen Bericht, interessieren sich nur für Sie. Ebenso wie Sie. Ich interessiere mich für Sie. Gucken Sie nicht so, ist ja schon gut. Ich werde mich nicht auf Sie stürzen. Sie haben doch sicherlich Vorsichtsmaßnahmen getroffen bei so einem gefährlichen... Jetzt rede ich schon wie Ihresgleichen, Himmel, Herrgott. Außerdem habe ich das Recht, mich für Isabel zu interessieren. Isabel und ich, wir gehören zusammen. Und Sie kennen sie überhaupt nicht. Sie haben überhaupt nicht das Recht. Eine Frau ist verschwunden. Die Ärztin, eine Frau ist verschwunden. Fakt ist, eine Frau ist verschwunden. Fakt ist, eine Frau ist verschwunden. Der Mann, und jetzt soll zwangsläufig ich dafür verantwortlich sein, mit einer total vorhersehbaren, ja fast schon dummen Zwangsläufigkeit halten Sie mich für den Täter. Und jetzt soll zwangsläufig ich dafür verantwortlich sein? Mit einer total vorhersehbaren, ja fast schon dummen Zwangsläufigkeit halten Sie mich für den Täter? Wo haben Sie sie versteckt? Wo ist sie? Was für eine Frage. Sie verstehen nichts, gar nichts. Die Chronologie ist zerstört. Aufgrund dieser Zerstörung haben wir auch keinen anderen Fixpunkt, der zulässig wäre, ja, der überhaupt existiert. Wir sind in unserer eigenen Gesetzmäßigkeit, die zu diesem Zeitpunkt, welch Hohn dieses Wort, uns selbst überholt hat und der wir uns vollständig ausgeliefert haben, gefangen. Wir haben sie erfunden und jetzt sind wir darin untergegangen. Ist das nicht lächerlich? Allerdings, Sie sind lächerlich. Eine Frau ist verschwunden und Sie sprechen von erfundenen Gesetzmäßigkeiten. Haben Sie Angst, Ihren Job zu verlieren? Sie müssten sich manchmal hören. Kurz davor, wegen Mordes angeklagt zu werden, haben Sie nichts Besseres zu tun als... Ich versuche es ja. Unterbrechen Sie mich nicht. Der Mann, ich versuche es ja. Die Ärztin, unterbrechen Sie mich nicht. Merken Sie nicht, dass ich es versuche? Sie sind doch diejenige, die immer sofort verschwindet, sobald ich anfange, was zu erzählen. Beruhigen Sie sich. Sie könnten sich auch einmal entschuldigen, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Aber dazu ist Ihresgleichen wohl nicht in der Lage. Zuzugeben, dass Sie auch einmal etwas falsch machen, daneben liegen oder widerrechtlich anklagen. Denn das haben Sie gerade gemacht. Mich widerrechtlich angeklagt. Jawohl, meine Art zu erzählen haben Sie angeklagt. Und das finde ich nicht gut. Es tut mir leid. Oh. Sie entschuldigen sich? Wundert Sie das? Nun ja. Ja. Vielleicht müssen Sie mich auch ein bisschen besser kennenlernen. Wie gut. Kennenlernen. Kommen wir noch einmal zurück. Dieser eine Abend, der, lassen Sie mich nachsehen, 23. April. Laut Zeugenaussagen haben Sie um circa 19.30 Uhr die Wohnung der vermissten Frau betreten, die Ihrer Wohnung gegenüber liegt, und Sie um circa 22 Uhr wieder verlassen. Das letzte Mal wurde die Frau am darauffolgenden Tag von einem Schaffner gesehen, der sich aber nicht ganz sicher ist. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Was ist geschehen? Der letzte Abend. Ja. Isabel. Du kommst spät. Hast du mich früher erwartet? Ich warte immer. Du hast angefangen. Ich? Wieso? Wieso sagst du, dass ich angefangen habe? Das sind doch wir beide. Es sind immer wir beide. Wieso soll ausschließlich ich der Verantwortliche sein? Wieso sagst du das? Wieso? Beruhige dich. Ich mag das nicht. Ich weiß. Niemand mag das Ende. Es tut mir auch leid. Willst du was trinken? Wo sind wir denn? Wieso reden wir denn? Wieso treffen wir uns jetzt hier und unterhalten uns und du fragst mich, ob ich etwas trinken will? Wie spät ist es? Möchtest du ein Bier oder was anderes? Ein Bier. Bitte. Ich bin sehr viel unterwegs gewesen, durch die Gegend gelaufen. Eigentlich ist es jetzt schon ein bisschen zu kalt dafür. Ich habe ein neues Café gefunden. Die Kellnerin würde dir gefallen. Ich habe mir ihren Namen aufgeschrieben. Sie hat dieselbe Frisur wie du. Aber vielleicht gefällt dir das auch nicht. Frauen gefällt so etwas nicht, oder? Ich dachte, du würdest vorher anrufen. Schmeckt gut das Bier, oder? Frauenbier. Gibt's sowas? Frauenbier? Seit kurzem schon. Ich habe mich erinnert. Ich habe mich an etwas erinnert. Erzähl. Was hat sie erzählt? Oh, sie. Jetzt haben sie es abgeschnitten. Das. Was habe ich abgeschnitten? Ihre Erzählung. Isabels Erzählung. Jetzt ist sie hinüber. Die Ärztin. Was? Was habe ich abgeschnitten? Der Mann, ihre Erzählung, Isabels Erzählung, jetzt ist sie hinüber. Haben Sie es nicht für mich aufs Band gesprochen? Haben Sie nicht auf Band gesprochen, was sie Ihnen berichtet hat? Ja, nein. Ich kann das, was sie gesagt hat, nur genauso sagen, wie sie es sagen würde. Und jetzt ist das nicht mehr möglich. Erzählen Sie weiter. Ja, erzähl weiter. Du hörst doch auch die Musik? Hier bin ich früher oft gewesen. Bahnsteig. Kokossuppe bitte einmal. Und hier auch. Einmal Tom Cajun, einmal Ente gerostet, nackwürzige Gemüsesorte. Einmal... Und hier. Jungs, habt ihr noch eine Tageskarte, die ihr nicht mehr braucht? Ein bisschen Kleingeld. Und hier. Choose your language by touching the screen. Ach, eigentlich überall. Eigentlich habe ich schon überall auf dich gewartet. Auf mich? Ja, auf wen sonst? Wählen Sie das Format. Ich dachte, ich hätte... Sie werden dreimal fotografiert werden. Erstes Foto. Welche Geschichte willst du hören? Zweites Foto. Die vom Bahnhof? Wenn Ihnen dieses Foto gefällt, die aus der Bar oder... Fang von vorne an. Drittes Foto. Was ist denn daran so komisch? Von vorn, was für eine Vorstellung, aber tun wir einfach so, als ob... Suchen wir uns einen Tag aus, vielleicht, lass mich überlegen, den 17. Februar. Die Zeit? Ungefähr 10 Uhr morgens. Ich bin in meiner Wohnung und lege Make-up auf. Nein, warte. Also kann ich's nicht erzählen. Kann ich die Geschichte so erzählen, als würde ich von jemand anderem sprechen? Nicht von mir? Kann ich meinen Namen sagen, als wäre er der Name von jemand anderem? Kann ich so die Geschichte erzählen? Ist das möglich? Erzähl. Gut, der 17. Februar. 10 Uhr morgens. Ungefähr 10 Uhr morgens. Etwas später vielleicht. Oder etwas früher. Es ist ein windiger, ein kalter Tag. Natürlich, es ist Winter. Geschneit hat es schon seit einigen Tagen nicht mehr, aber die Luft ist noch angereichert mit dem Geruch von Schnee. Und an einigen verborgenen Orten liegt ein letzter Rest schmelzendes Weiß. Isabel wacht davon auf, dass die Sonne direkt auf ihr Gesicht scheint. Sie trägt manchmal eine Schlafbrille, aber nicht in dieser Nacht, an diesem Morgen. Und so ist das Sonnenlicht ungehindert bis zu ihren Augen hindurchgedrungen. Sie steht auf, sie trinkt ein Glas Wasser. Das Wasser steht auf ihrem Nachttisch bereit. Es ist schon ein wenig staubig vom Stehen in der Nacht, aber das macht ihr nichts aus. Sie zieht die Jalousien hoch und öffnet das Fenster. In dem Moment sieht er sie. In dem Moment sieht der Mann, der gegenüber wohnt, Isabel. Er hat auf diesen Moment gewartet. Weiß sie das? Weiß Isabel, dass sie von dem Mann beobachtet wird? Nein, sie weiß es nicht. Noch nicht. Und doch geht sie so. Sie geht von ihrem Bett zum Schminktisch, als ob sie beobachtet würde. Als ob sie den Blick eines Zuschauers auf sich spürt. So geht sie. Schreitet. Isabel geht vielleicht immer so. Sie ist sich vielleicht ihrer Haltung stets bewusst. Der Beobachtung. Sie ist sich vielleicht der Beobachtung, der möglichen Beobachtung stets bewusst. In jeder Situation, irgendwo, überall, könnte ein Augenpaar auf sie gerichtet sein und ihre Bewegungen oder deren Abwesenheit verfolgen. So greift sie zur Haarbürste. Sie greift zur Haarbürste mit dem Bewusstsein, dass sie nicht allein ist, dass sie nirgendwo allein ist und bürstet ihr Haar. Es könnte auch eine Übung sein. Der Mann beobachtet sie dabei. Tatsächlich, er beobachtet ihren Arm, die Hand, die die Bürste hält, wie sie ins Haar hineinfährt, hindurchgeht, Fast meint er, die Bewegung der Muskeln unter ihrer Haut erkennen zu können. Aber das ist nicht möglich, denn er ist weit entfernt. Er ist viel zu weit entfernt von ihr. Ihrer Hand. Ihrem Haar. Von Isabel. Vielleicht spürt sie ein Kribbeln. Sie könnte denken, der Hunger fährt ihr wie schwacher Strom einseitig durch den Körper. Sie könnte auch einfach das Fenster schließen, weil sie glaubt, es ist der Zug. Isabel verlässt zum Ankleiden das Zimmer. Der Mann ist enttäuscht. Er hätte gar zu gerne gesehen, wie sie das Negligé... Wie sie das Negligé über den Kopf streift. Über den Kopf streift und dann ihre Kleider aus dem Schrank nimmt und sie einzeln anzieht. Und sie könnte, so denkt er, sie könnte sich ruhig Zeit lassen dabei. Stattdessen verlässt Isabel den Raum. Sie kommt nur noch einmal zurück, schon im Mantel. Um die Jalousien wieder herunterzulassen. Also weiß sie es doch. Weiß sie es doch schon, dass sie beobachtet wird. Nein, es ist Gewohnheit. Isabel verlässt das Haus. Der Mann muss sich beeilen. Er verflucht seine Angewohnheit, aus den Schuhen zu schlüpfen, ohne die Schnürsenkel zu lösen. Er verliert wertvolle Zeit mit dem Aufknüpfen, dem Lockern der Senkel. Als er aus dem Haus tritt, ist Isabel schon fast um die Ecke gebogen. Zum Glück. Zum Glück? Ist ihr Haar so rot, dass er sie nicht aus den Augen verlieren kann. Obwohl er laufen muss zu Beginn, um zu sehen, um welche Ecke sie biegt, welche Richtung sie einschlägt. Der Lärm, den er macht, ist so groß, dass er glaubt, das Geräusch seiner Schritte wird von den Häusern vervielfältigt. Aber Isabel hört nichts, dreht sich nicht um und wendet auch keinen Blick zur Seite. Sie scheint überhaupt kaum etwas wahrzunehmen. Andere nehmen sie wahr. Nicht nur ihr Haar, auch ihr Mantel leuchtet hell. Ein weißer, ein roter Fleck ist sie. Selbst in Menschengruppen hört sie nicht auf zu leuchten. Aber sie beachtet niemanden. Sie läuft strikt geradeaus zwischen den Menschen. Einfach hindurch, geradeaus. Weiß und rot vor den Häusern, die grau sind. Unter einem Himmel, der blau ist. In einer Stadt. Was für eine einfache Verfolgung, denkt der Mann. Aber er verfolgt sie ja gar nicht. Er begleitet sie nur. In angemessenem Abstand. Was glaubt er denn, wo sie hin will? Oh, er macht sich noch keine Gedanken darüber. Darüber macht er sich noch keine Gedanken. Er ist viel zu sehr damit beschäftigt, ihr zu folgen. Er sollte sich darüber Gedanken machen. Er sollte sich notieren, wohin sie geht. Ich muss es mir merken. Ich muss aufzeichnen, welche Straßen sie auswählt. Es könnten Hinweise sein. Sie könnten auf ihr Ziel hinweisen, oder? Sie könnten etwas anderes bedeuten, die Straßen, was sich erst hinterher erschließt. Ich muss sie aufzeichnen, die Namen der Straßen, durch die sie geht. Aber ich darf Isabel dabei nicht aus den Augen verlieren. Ich muss wachsam sein. Ständig, beständig wachsam sein. Das ist ja eine Arbeit für zwei, denkt der Mann. Und dann denkt er, oh, ich habe sie verloren. Er kann sie nicht mehr sehen. Zum Glück. Kommt er auf die Idee, sie könnte das einzige Café betreten haben, was in dieser Straße liegt. Er bleibt davor stehen. Blickt durch die Scheibe. So, ihr Kaffee. Und dort sitzt sie dann auch. Ein Glück, dass sie so leicht zu erkennen ist. Dass sie rot und weiß zwischen dem Braun, dem helleren Braun der Tische, dem dunkleren Braun der Wand, so leicht zu erkennen ist. Er geht ebenfalls hinein und setzt sich an den Tisch hinter ihr. Isabel bestellt einen Kaffee. Ja, hallo? Er bestellt auch einen Kaffee. Sie sieht nicht auf. Ich weiß aber nicht den Code. Gut, dann erledige ich das in 10 Minuten. Ich sitze gerade im Café und... in Ordnung. Der Mann ist überrascht von dem Telefonat und dem abrupten Aufbruch daraufhin. Er will Isabel sofort folgen. Aber er hat nicht genug Kleingeld für seinen Kaffee. Er denkt darüber nach, ob er die Bestellung noch rückgängig machen kann. Oder den Kaffee doch bei der Kellnerin bezahlen muss. Darüber vergeht wertvolle Zeit. Schließlich entscheidet er sich und schiebt einen größeren Schein unter den Aschenbecher. Einen verzweifelten Moment lang kann er wieder nirgendwo auf der Straße die Farben Isabels ausmachen. Aber dann sieht er sie doch. Er hat sie nur fast verloren. Nur fast. Jetzt geht Isabel schneller, fast hektisch. Er kann die Namen der Straßen nur in Kürzeln aufs Band sprechen. In einer weniger beliebten Gegend betritt Isabel ein graues Gebäude. Er will schon hinterher. Da bemerkt er, dass sich ein Pförtner hinter den Glastüren befindet. Und er zögert. Es besteht die Gefahr, dass der Pförtner ihn abweist oder möglicherweise sogar in Zusammenhang mit Isabel bringt. Dafür hätte es keinen Anlass gegeben. Man kann rein, wir haben also nur mehr oder weniger die Informations... Dass wir Informationen geben, wenn jemand was wissen möchte, aber ansonsten, da wir ein öffentliches Gebäude sind, können die hier so reinkommen. So? Kann man reingehen, kann sich alles angucken. Das wusste der Mann natürlich nicht. Hat er da schon Notizen aufs Band gesprochen? Hat er da schon auf diese Art und Weise Notizen gemacht? 12.41 Uhr. Zielperson hat ein Gebäude in der X-ten Straße betreten. Beziehe gegenüber Position. Rätsel darüber nach, um was für ein Gebäude es sich handeln könnte. Ein Firmengebäude oder ein Hotel. Für Ersteres wirkt es zu verspielt. Für Zweiteres zu wenig besucht. Recherche. 12.57 Uhr. Warte immer noch. Hoffe, dass es keinen Hinterausgang gibt. Zielperson könnte Stunden in dem Gebäude verbringen. 13.01 Uhr. Hoffentlich bemerkt mich der Pförtner nicht. Ich befürchte, er hat gerade herübergesehen. Allerdings, so auffällig wie Isabel ist, so unauffällig dürfte ich im Verhältnis zu ihr sein. Der Pförtner hat ausgesagt, dass er sich an einen Mann erinnern kann, der an dem Tag den Eingang beobachtet hat. Er sagt, es muss kurz vor 12 gewesen sein, kurz vor Beginn seiner Mittagspause. Um 12 stand der Mann immer noch dort, aber als er um 12:30 auf seinen Platz zurückgekehrt ist, konnte er ihn nicht mehr entdecken. Wie? Sie haben mich beobachtet? Sie haben mich zu diesem Zeitpunkt schon beobachtet, als ich Isabel beobachtet habe? Der Pförtner hat sie beobachtet. Sie haben mich durch den Pförtner beobachten lassen? Seine Aussage wurde aufgenommen. Der Mann, Sie haben mich durch den Pförtner beobachten lassen. Die Ärztin, seine Aussage wurde aufgenommen. Der Mann, aber wie sind Sie dazu gekommen? Wer hat Sie auf die Idee gebracht, dass er überhaupt eine Aussage zu machen hat? Aber wie sind Sie dazu gekommen? Wer hat Sie auf die Idee gebracht, dass er überhaupt eine Aussage zu machen hat? Die Kellnerin in dem Café hat auch ausgesagt. Die Ärztin, die Kellnerin in dem Café hat auch ausgesagt. So, tatsächlich? Sie sagen, Sie haben dort einen Kaffee bestellt. Die Kellnerin hat von einem kleinen Gedeck berichtet. Sie hat ausgesagt, dass sie den Schnaps in das Bier gekippt und das dann innerhalb von 7 Minuten ausgetrunken haben. Ach, genau in 7 Minuten soll ich das ausgetrunken haben? Das ist doch kurios. Sie konnte die Zeit genau angeben, da sie, sobald sie ihn die Bestellung gebracht hatte, ein weiteres Bier zapfen musste und wusste, dass sie genau in dem Moment den letzten Schluck genommen haben, als sie die Schaumkrone des nächsten Bieres vollendet hatte. Sie weiß aus Erfahrung, so ist es ihr vermerkt, dass sie für ein Bier genau 7 Minuten braucht. Ein großes oder ein kleines? Das ist hier nicht vermerkt. Na, das ist ja nun nicht uninteressant. Genau genommen ist das doch das Spannendste, worüber wir überhaupt bis jetzt geredet haben. Kannst du sie nicht töten? Hör auf, Isabel. Sie wirft mir vor, ich hätte dich getötet. Na, zumindest verschwinden lassen. Für sie läuft das ja auf selber hinaus. Da kann ich doch jetzt nicht sie umbringen. Und überhaupt, ich bin doch gar nicht der Typ dafür. Du darfst nicht auf sie hören. Du musst bei deiner Geschichte bleiben. Ihre Aussage widerspricht sowohl der Kellnerin als auch der des Pförtners. Wollen Sie Ihre Aussage korrigieren oder bleiben Sie dabei? Wie? Was? Hören Sie auf damit. Womit? Hör nicht auf Sie. Sofort! Er scheint tatsächlich kurz eingenickt zu sein, dort im Hauseingang. Als er auf seine Uhr sieht, ist allerdings nicht viel Zeit vergangen. Es ist erst 12:50. Da tritt Isabel wieder auf die Straße. Sie geht nur 2 Blocks weiter, klingelt und verschwindet in einem Haus. Er spricht aufs Band. Es könnte ein Wohnhaus sein. Möchtest du wissen, was sie dort gemacht hat? Möchtest du das wissen? Hm? Also ich beobachte hier die Tür. Muss den Laden vor bösen Jungs beschützen. Und guck ein bisschen hier auf die Leute, beobachte die, was die machen. Muss halt ein bisschen gucken aufs Optische, ob die überhaupt da reinpassen. Diesmal muss der Mann sehr lange warten. Fast den ganzen Nachmittag lang. Ich habe 100%ige Menschenkenntnis. Es bringt nichts, wenn man in diesen Job einsteigt und man hat nur 99%. Also man muss schon 100% dabei sein, die Leute beobachten. Erst in der Dämmerung taucht Isabel wieder auf. So lang wartet der Mann auf Isabel? In der Tat. Er wartet lange auf Isabel. Sehr lange. Er stellt sich vor, dass auch sie wartet in dieser Zeit. Er stellt sie sich beständig, fortlaufend als wartend vor. Allerdings nicht so wie er, zweck-, zielgerichtet, sondern vielmehr als ein Auslaufen von Kreisen auf Wasser, nachdem man einen Kiesel hineingeworfen hat. Jeder Kreis vervielfältigt sie, vervielfältigt ihr Warten. Sie läuft auf der ganzen Oberfläche aus, verschwimmt. Je länger er darüber nachdenkt, desto heftiger bemerkt er, wie in ihm selbst, eine Art der Isabel-Werdung stattfindet. Wie er Teil dieser konzentrischen Kreise wird und auf dem Wasser treibt und gleichzeitig untergeht. Und sein Warten verliert sich, irgendwie verliert sich, wird dünn. Es ist kalt. Er friert. Es ist kalt. Der Mann friert. Er ist so müde, dass er nicht mehr richtig gucken kann. Er hat keine Lust, weiterhin etwas auf sein Band zu sprechen. Es gibt doch nichts mehr zu beobachten. Doch. Das Leuchten von Isabel in der Dämmerung in der Nacht ist ein anderes als am Tag. Sie scheint ihr eigenes Negativ geworden zu sein. Und ihr Haar sieht manchmal grau aus in der Dunkelheit. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Es vibriert doch im Dunkeln. Ich sollte ein paar Fotos schießen, denkt der Mann. Das nächste Mal nehme ich einen Fotoapparat mit und fotografiere Isabel, wie sie in die Nacht hinausläuft und für Momente unsichtbar wird. Es liegt am Mann. Der Mann kann nicht mehr richtig sehen. Schon wieder betritt sie einen öffentlichen Ort. Sie ist ein öffentlicher Ort. Er muss sich einen Weg durch die Menge bahnen. Isabel geht an die Bar und bestellt sich einen Drink. Er beobachtet sie aus der Entfernung. Sie, weiß und rot. Wieder weiß und rot. Die Menschen um sie herum dunkel. Der Raum auch dunkel. Das Licht ebenfalls dunkel, obwohl es Licht ist. Ein Fremder stellt sich zu Isabel, redet auf sie ein. Er sieht gefährlich aus. Wieso? Der Fremde lächelt nicht. Isabel lächelt auch nicht. Das macht nichts, sie ist eine Frau. Sie könnte trotzdem gefährlich sein. Ich muss sie beschützen. Das denkt der Mann? Er denkt, ich muss sie beschützen. Ich muss dichter an sie herankommen, hören, worüber sie reden. Im Protokoll steht, die Stelle ist markiert, wir kommen dann später und holen es ab. Wenn aus Versehen jemand anderes euch zuvorkommt. Protokoll, da wird niemand hinkommen, es ist total abseitig da, kein Mensch, niemand. Es ist euer Risiko. Nein, es ist dein Risiko, ganz allein deins. So ist es im Protokoll vermerkt. Eine betrunkene Frau stolpert und fällt in den Mann. Entschuldigung, tut mir leid. Macht nichts, das macht nichts. Aber das ist Rotwein, geht nicht raus. Moment. Lassen Sie nur. Lassen Sie das. Als er wieder aufsieht, ist Isabel weg. Sie ist weg. Er sucht sie in der gesamten Bar, aber diesmal... Diesmal ist sie wirklich verschwunden. Auch der Mann ist fort, mit dem sie sich unterhalten hat. In Luft aufgelöst. Er will es nicht wahrhaben. Er sucht noch lange nach ihr. Haben Sie eine Frau gesehen? Eine Frau mit roten Haaren? Nein, habe ich nicht. Schließlich gibt er auf. Der Heimweg fällt ihm schwer. Irgendetwas hat sich verzogen. Die Straßen scheinen viel länger als sonst und kreuzen sich an Stellen, die er so nicht erinnern kann. Auf A3. Er schlägt den Stadtplan auf. Folgt B4. Dahinter beginnt eine neue Umgehungsstraße, die auf dem Plan nicht verzeichnet ist. A4 wiederum ist verschwunden. Er findet den Weg nicht. Nein. Ja, nein. Vielleicht ist er einfach nur müde. Waren Sie betrunken? Sag ihr, sie soll sich nicht einmischen. Mischen Sie sich nicht ein! Als er aufwacht, scheint die Sonne direkt in sein Zimmer, auf seinen Kopf, auf seinen schmerzenden Kopf, in seinen schmerzenden Kopf hinein. In Isabels Wohnung sind die Jalousien heruntergelassen. Ja, das ist das Erste, was er macht, einen Blick auf Isabels Wohnung werfen. Die Fenster sind dunkel, Jalousien verhangen, nichts regt sich. So bleibt es, tagelang. Ja, Tage, tagelang. Tagelang Kopfschmerzen. Da klingelt das Telefon. Ja, hallo? Folge mir. Wer ist da? Du weißt, wer hier ist. Isabel. Sieh mich an. Der Mann sieht hinaus. Gegenüber steht Isabel am Fenster. Sie hält ein Telefon ans Ohr und starrt ihn an. Dann legt sie auf. Er greift seine Jacke, schlüpft in seine Schuhe und rennt aus dem Haus. An der Ecke sieht er Isabels Haare, den vertrauten Anblick, in einiger Entfernung zu ihm. Und er folgt ihr. Wie immer sieht sie sich nicht um, geht geradeaus. Doch jetzt ist es ein anderes Gehen, denn sie weiß, dass er hinter ihr ist, dass er sie beobachtet, dass sie geht mit seinem Blick, im Bewusstsein seines Blickes auf ihr. Zwischen den Häusern, auf der Straße, dem nunmehr menschenleeren Asphalt geht sie so, genau so. Betritt Isabel eine U-Bahn-Unterführung. Sie steigt in die ankommende Bahn. Soll er denselben Waggon nehmen? Sie wären in dem Fall sehr dicht beieinander. Er müsste sich vielleicht an ihr vorbeidrängen und womöglich sogar direkt in ihr Gesicht sehen, wenn er auch in diesen Waggon steigt. Will sie das? Was will sie? Der Mann zögert. Schließlich steigt er in denselben Waggon. Sie hat gesagt, er soll ihr folgen. Er sieht sie nicht an, als er an ihr vorbeigeht. Er sucht sich einen Sitzplatz auf der hintersten Bank. Von dort kann er nichts als das Rot sehen. Nur einmal, als sie ihren Kopf beugt, glaubt er, die Senke ihres Nackens verfolgen zu können. Ein weiches Tal unter der harten, scharfen Kontur des Haares. Sie fahren sehr lange. Sie verlassen die Stadt. Es sind die letzte Strecke über Land nur noch 2 Fahrgäste in dem Waggon. Der Mann. Und Isabel. Schließlich steigt sie aus. Er folgt ihr. Wieder. Was fängt das? Ist ein Zeiss? Sie gelangen an einen Wald. Ein schönes Glas. Einfach nur gut. Was soll das? Nachts ist das interessant. Du siehst immer was, hörst immer was. Isabel passt nicht hierher. Ihr rotes Haar, der weiße Mantel, das Grün darum herum, es ergibt keinen Sinn. Aber dennoch... Dennoch spaziert Isabel in diesen Wald hinein. Er geht hinterher. Sie stöckelt den Waldweg entlang. Er folgt ihr in gebührendem Abstand. Die sehen mich gar nicht, ja. Die haben gar keinen Blick für, ne? Die sehen das einfach nicht, ne? Plötzlich? Plötzlich wird sie schneller, fängt an zu laufen. Der Mann steigert ebenfalls sein Tempo. Was soll das? Warum will sie, warum läuft sie? Was soll er ihr hinterherlaufen? Auch wenn die Meise so gegangen ist. Sie zirpen so, ne? Ist auch, irgendwas ist da. Isabel. Natürlich soll das da hingehören. Isabel. Irgendwie feindlich, ne? Isabel. Isabel läuft noch schneller. Was will sie denn? Sie kann doch nicht wollen, dass er sie hier... Das kann sie doch nicht wollen, dass er das tut. Oder? Er sieht sie kaum noch. Ihr rotes Haar wischt nur manchmal durch das Grün. Macht er Fotos von ihr? Nein, er läuft doch. Außerdem hat er seine Kamera vergessen. Man würde auch nicht viel erkennen auf den Fotos. Wahrscheinlich nicht. Nur Bewegung. Verwischte Farben. Den Schatten eines Menschen. Und den seines Verfolgers. Er hat sie verloren. Isabel! Er ruft ein letztes Mal nach ihr. Isabel! Dann bleibt er stehen. Und sieht sich um. Da sieht man gar nichts. Auch absolut nichts. Nichts. Man kann nur sitzen stundenlang und sieht gar nichts. Tagelang haben wir das auch schon gehabt. Nur grün. Das stimmt nicht. Er sollte etwas aufmerksamer sein. Er stützt seine Hände auf die Knie, um tiefer zu atmen, mehr Luft zu bekommen. Da sieht er etwas. Na endlich. Etwas Weißes auf dem Boden liegen. Es ist ein Briefumschlag. Er nimmt den Umschlag und öffnet ihn. Ich warte auf dich. Du wartest auf mich. Isabel. Was für eine seltsame Verkehrung der Rollen. Ich verstehe das nicht mehr. Ich kann dich nirgends entdecken. Isabel. Isabel? Da bist du ja endlich. Wo bist du? Wo mag ich wohl sein? Hier? Hier? Oder hier? Was soll das? Hör auf damit. Du hast angefangen zu spielen. Hören Sie auf, Spiele mit mir zu spielen. Sag ihr, sie soll weggehen. Sag du ihr das doch. Sie werden gebeten, den Raum zu verlassen. Bitte verlassen Sie den Raum. Ich glaube, sie ist weg. Dann sind wir ja allein. Was willst du? Was willst du? Dich? Bist du sicher? Ich weiß jetzt nicht mehr, woran ich bin. Beeil dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich wollte dich nur ansehen. Ich wollte dir nichts tun. Habe ich dir was getan? Sag, habe ich dir was getan? Aber ich habe dir doch nichts getan. Du hast mich nur beobachtet. Aber das wolltest du doch, oder? Du hast das doch gewollt. Sag, es ist nicht schlimm, jemanden zu beobachten. Sag, es macht niemandem etwas aus, beobachtet zu werden. Niemand wird verletzt, keiner übt Gewalt aus. Ich habe nichts getan. Niemand wird verletzt. Und es ist nichts geschehen. Sag das, sag es, sag! Es ist nichts geschehen. Du hast mir diesen Brief geschrieben. Da stand, ich sollte dich verfolgen. Warum können wir nicht... Können wir nicht... Noch einmal von vorne anfangen? Ja. Das denkst du wirklich, dass das geht? Vielleicht können wir... Kannst du nicht... Ich möchte dich ansehen. Aber das tust du doch die ganze Zeit. Ah, da bist du. Ich stehe schon die ganze Zeit vor dir. Aber deine Stimme... Du stehst da, aber deine Stimme wandert umher. Du bist lächerlich. Das hat schon mal irgendjemand zu mir gesagt. Dinge wiederholen sich. Oh, Isabel. Ich will dich ansehen. Ich will dich immer ansehen. Ich will dich berühren. Dein Haar anfassen. Ich weiß nicht mal, ob du eine Perücke trägst oder nicht. So. War das falsch? Ja. Dann sag mir, wie ich es richtig machen soll. Bitte, sag mir das. Sag mir, wo der Fehler liegt, dann kann ich neu anfangen. Nichts lieber als das. Du kannst jetzt nicht einfach so verschwinden, das geht nicht. Geh nicht weg. Bitte, Isabel. Willst du das wirklich so sehr, dass ich bleibe? Ja. Na, vielleicht sollten wir uns tatsächlich noch einmal treffen. Auch wegen der Chronologie. Wie? Es ist ja schon passiert. Haben wir nicht schon einmal ein Bier miteinander getrunken? Ganz am Anfang? Isabel? Später werden der Mann und Isabel noch mehr Biere miteinander trinken. Noch später wird Isabel verschwinden. Und ihre Wohnung wird von außen allmählich mehr und mehr so aussehen, als ob sie leer steht. Tag für Tag wird der Mann die Wohnung beobachten, weil er die Hoffnung nicht aufgeben will, dass sie doch wiederkommt. Dass er die Wohnung bereits von innen gesehen hat, dass er Isabel bereits von nahem gesehen hat, macht sein Warten noch schrecklicher. Der Neuanfang. Was? Er hat ihn sich doch gewünscht. Einen neuen Anfang. Einen neuen Anfang mit Isabel. Sie hat gesagt, dass es unmöglich ist. Aber sie ist ja jetzt fort. Sie kann ihm nicht mehr dazwischen kommen. Zwischen ihn und seinem Bild von ihr. Da ist niemand mehr. Es reicht. Sagen Sie endlich, wo haben Sie sie versteckt? Wo haben Sie sie versteckt? Die Geschichte ist lückenhaft. Man braucht mehr Details. Details? Ja. Ich habe hier Ihre Notizen vor mir liegen. Sie haben jede Bewegung dieser Frau aufgezeichnet. In Zusammenhang mit den Aussagen des Pförtners, der Nachbarin, der Bediensteten in dem Café ergeben Sie ein lückenloses Bild Ihrer Beschattungstätigkeit. Weißt du, sie stört mich. Wieso ist sie wiedergekommen? Warum hast du dich in diese Situation gebracht? Warum hast du dich nur in diese Situation gebracht, dich von dieser Ärztin verhören zu lassen? Das ist stümperhaft. Tausende von Leuten beobachten andere Leute. Nur du hast dich dabei so auffällig verhalten, dass sie nicht anders konnten, als dich zu bemerken. Du bist auffällig. Du bist so auffällig, Isabel, nicht ich. Du verwechselst da was. Erkennen Sie den Mann auf dem Foto? Nein. Das sind Sie. Nein. Sie erkennen sich also selbst nicht auf Fotografien? Nein, das bin nicht ich. Naja, vielleicht doch. Es ist so unscharf. Überhaupt, es gibt Unklarheiten, Auflösungen, die nicht passieren. Sie zum Beispiel. Wer? Ich? Ja, Sie gehören doch auch zur Geschichte. So, das wüsste ich aber. Nein, das wissen Sie eben nicht. Ich halte das für einen Fall von paranoider Verzerrung. Die Ärztin, ich halte das für einen Fall von paranoider Verzerrung. Sie müssen sich selbst so weit ausdehnen, dass Sie glauben, die Kontrolle über andere zu haben. Geht Ihnen das auch mit anderen Menschen so, außer mit mir und dieser Frau? Sie heißt Isabel. Sagen Sie doch Gottverdammt nochmal Ihren Namen, wenn Sie von ihr reden. Geht Ihnen das auch mit anderen Menschen so? Passanten, Verkäufern? Die Ärztin, geht Ihnen das auch mit anderen Menschen so? Passanten, Verkäufern? Glauben Sie auch, dass Sie über diese Leute eine Kontrolle haben, eine Macht ausüben? Dass sie Teil einer von ihnen kreierten Welt sind. Ach, das ist doch vollkommen egal. Diese Leute interessieren mich nicht. Es geht mir nur um Isabel. Lenken Sie nicht ab. Aber ich lenke doch immer ab. Das müssten Sie doch bereits gemerkt haben. Aber wer ist diese Ärztin? Sie hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Und niemand hat sie gewollt. Isabel? Müssen wir sterben? Haben Sie suizidale Gedanken? Sie haben das von Anfang an gewusst, oder? Was? Was soll ich gewusst haben? Dass Sie sie töten werden. Sie sind der Mörder, nicht ich. Die Ärztin, Sie sind der Mörder, nicht ich. Nein, ich glaube, da liegen Sie falsch. Sie haben von Anfang an Ihren Tod vorbereitet. Mit der ersten Frage, die Sie mir gestellt haben. Nein, mit dem ersten Schritt in diesen Raum hinein, in dem ich auf Sie warten musste, auf diesen verdammt unbequemen Stuhl. Ja, sag ihr das. Sie ist böse. Sei nicht kindisch, Isabel, das ist kein Argument. Damit kann man jemandem wie ihr nicht kommen. Aber sie hat meinen Tod vorbereitet. Mit tödlicher Genauigkeit. Es gibt nichts Tödlicheres als die Genauigkeit. Also geben wir auf? Ich weiß es nicht. Sind wir tot? Sind wir tot? Aber was ist denn passiert? Ja, das würde ich wirklich gerne wissen. Aber Sie sagen es mir nicht. Allerdings halte ich Sie mittlerweile für voll schuldfähig. Ich halte es für das Beste, wenn Sie wieder der Polizei überstellt werden. Geben Sie mir bitte das Aufnahmegerät zurück. Nein, nein, das bekommen Sie nicht wieder. Wie Sie wollen. Ich werde jetzt gehen. Wieso sind Sie fort? Wieso sind Sie gegangen? Ich erzähle es doch. Ich sag Ihnen doch, was passiert ist. Es ist eben nichts passiert. Es ist eben gar nichts mehr passiert. Isabel war weg. Und ihre Wohnung, die stand einfach leer. Leer. Dunkel. Aus. Isabel war nicht mehr da. Isabel war einfach nicht mehr da. Ich habe sie gesucht, ich habe sie gesucht, ich habe die Wohnung durchsucht, überall Sachen, überall irgendwelche Sachen, die herumlagen. Ein Haar auf dem Nachttisch, ein nicht gespültes Glas in der Küche, ein Teelöffel daneben, eine halb aufgeschlagene Zeitung. Aber warum? Isabel? Diese Wohnung auf der anderen Seite. Der Mann öffnet ein Fenster. Er kippt es, einen Spalt breit, und sieht zu sich herüber. Er erwartet einen Mann zu sehen, der eine Frau beobachtet. Und er steht auch da, im gegenüberliegenden Fenster. Er steht immer da. Es gibt immer einen Mann, der eine Frau beobachtet, irgendwo. Und das ist er. Aber er ist es nicht. Nur doppelt geworden wie sie. Gespiegelt in der Scheibe, er sieht sich, sein Spiegelbild im Fenster gegenüber, er sieht sich dort auf der Scheibe und nichts dahinter. Man kann gar nicht glauben, dass jemand hinter dem Fenster stehen könnte, dass er dahinter gestanden hat. Und das bedeutet aber auch, dass sie, dass Isabel ihn möglicherweise gar nicht gesehen hat auf der anderen Seite. Sondern sich. Ist das so? Ist das so gewesen, Isabel? Es muss doch hier irgendeinen Hinweis geben auf deinen Aufenthaltsort. Irgendetwas muss doch darauf hinweisen, wo ich dich finden werde. Aber warum höre ich dich denn nicht mehr? Diese Stille. Diese gottverdammte Stille. Als wäre es leer, als wäre alles leer. Nicht nur die Wohnung, sondern auch das Haus, die Stadt, alles. Mein Gott, Isabel, warum hast du mich verlassen? Nein, nein, ich rufe nicht sinnlos. Ich muss überlegen. Ich muss strukturiert und kalkuliert. Was haben wir denn da? Papier. Da ist Papier. Schließlich nimmt der Mann etwas von dem Papier, das herumliegt. Das sind Briefe, weitere Briefe. Verschiedene Briefe ohne Adressat. Ohne Adressat und Absender. Er nimmt diese Briefe und schreibt auf die Rückseiten. Er schreibt auf die Rückseiten Antworten. Antworten zu den Gegenständen. Zu dem Mantel. Zu dem einen Mantel, den Isabel getragen hat. Den sie nicht getragen hat. Sie hat diesen Mantel getragen. Gut, in einer anderen Farbe vielleicht. Vielleicht also nicht genau diesen, nicht genau denselben Mantel, aber er ist ähnlich. Er ist sich selbst und er ist Isabel ähnlich. Und ihm? Was ist mit ihm? Der Mann sieht ihn an. Der Mann zieht diesen Mantel an, während er etwas zu der Zigarettenschachtel notiert, die Isabel liegen gelassen hat und die halb geöffnet wie ein geöffneter Mund, ja, die wie ein geöffneter Mund neben dem Bett liegt. Und dann klingelt das Telefon. Dann sollte das Telefon klingeln und Isabel sollte anrufen. Aber da ist kein Geräusch. Nichts. Nicht einmal der Wind draußen vor dem Fenster. Völlige Stille. Es ist so kalt hier. Findest du auch, dass es sehr kalt hier ist, Isabel? Der wärmt einen nicht wirklich, der Mantel, hm? Sollen wir vielleicht zusammen eine Zigarette rauchen? Was meinst du? So, eine für dich und eine für mich. Nein, wirf sie doch nicht auf den Fußboden. Was soll denn das? Du setzt doch alles in Brand. Ja, ja, ich weiß, du rauchst gerne im Bett vor dem Einschlafen, trotz aller Warnungen. Du kannst es nicht lassen, aber bei dem ganzen Papier in dieser Wohnung, du solltest vorsichtiger sein, Isabel. Du solltest wirklich vorsichtiger sein. Sieh nur. Jetzt brennt es schon. Wie schnell das geht. Kannst du nicht einmal eine Zigarette rauchen? Kannst du nicht einmal eine Zigarette rauchen, ohne alles anzuzünden? Wenigstens haben wir es jetzt schön warm hier. Und hell. Helles, rotes, leuchtendes Feuer haben wir. Das gefällt dir doch. Das gefällt dir doch bestimmt, was? So viel Wärme. So viel Licht.